Triumph klingt aus den Stimmen der Kämpfer. Triumph, der die Bilder von fliehenden Soldaten untermalt und von Kriegsgetümmel. Aufgenommen wurde das Video vor wenigen Tagen. Und so sagen Spezialisten, es sei authentisch, zeige tatsächlich eine reguläre Einheit von Syriens Präsident Bashar al-Assad, die fluchtartig eine Stellung im Umland der Stadt Hama verlässt. Später wurde aus Damaskus gemeldet, die Soldaten wurden auf neue Positionen verlegt. Gleich wie man es nennen will, bemerkenswert ist, dass die Assad-Gegner der Region näher gerückt sind, die die Heimat des Assad-Clans ist. Die Provinz Latakia, von der es heißt, dass Assad sie halten will, weil die meisten Menschen in Latakia als Assad treu gelten. Sie sind überwiegend, wie Syriens Präsident, Alawiten, Angehörige einer Religionsgruppe, die aus dem schiitischen Islam hervorging. Möglicherweise entspricht die Flucht oder der taktische Rückzug der Soldaten bei Hama also dem, was Assad Ende Juli erklärt hatte. Wir müssen Regionen als wichtig festlegen, damit die Streitkräfte sie halten und einen Zusammenbruch verhindern. Fest steht, die Assad-Regierung hat in den vergangenen Monaten viel Gelände verloren. Ja, Assad und seine Kräfte sollen gerade noch 40% des Landes kontrollieren. Das bringt Assad in Bedrängnis, ebenso wie die Tatsache, dass die, die er immer seine Verbündeten nennen konnte, mittlerweile durchaus andere Töne anschlagen als noch vor einem halben Jahr. So hat Russland beispielsweise eine Resolution im UN-Sicherheitsrat unterstützt. Ihr zufolge sollen Experten untersuchen, wer für die Angriffe mit Chlorgas und anderen giftigen Chemikalien in Syrien verantwortlich ist. Und, wie schon länger aus Iran, ist nun auch immer deutlicher aus Russland zu hören, dass der Staat Syrien in seinen anerkannten Grenzen bestehen bleiben soll. Von Bestandsschutz für Assad ist dabei allerdings keine Rede. Assad verliert. Gebiete in Syrien, Unterstützung von außen. Und er verliert offenbar auch langsam die Unterstützung seiner Leute, die Alawiten in Latakia. Als dort kürzlich ein Mitglied des Assad-Clans einen Mord an einem Luftwaffenoffizier verübte, demonstrierten zunächst tausende Menschen gegen Vetternwirtschaft. Und der Mörder, ein Cousin zweiten Grades von Präsident Assad, ging schließlich ins Gefängnis. Noch vor kurzem wäre das undenkbar gewesen. Alle Assads galten als unantastbar. Diese Zeiten sind vorbei. Der Krieg allerdings noch lange nicht. Denn ein wie auch immer gearteter Abgang von Bashar al-Assad wird mitnichten zu einem plötzlichen Ausbruch von Frieden führen.